Wie kann man eine Lebensbalance erreichen? Umfragen zeigen immer wieder, dass die Lebensbalance für die meisten Menschen zu den größten Herausforderungen gehört. Die Leute neigen dazu, sich so stark auf ihre Arbeit und andere dringende Angelegenheiten zu konzentrieren, dass die Beziehungen und Aktivitäten, die ihnen in Wirklichkeit am kostbarsten sind, darunter leiden und beiseite geschoben werden. Schließlich werden sie süchtig nach Dringlichkeit. Ich möchte Ihnen eine Lösung für dieses Problem zeigen und Ihnen die wahre Geschichte eines Mannes erzählen, der vom Strudel der Dringlichkeit erfasst und mitgerissen wurde. Ihnen wird auffallen, dass er sich die Zeit nahm, darüber nachzudenken, was ihm am wichtigsten war: Gewissen, Vision und Leidenschaft. Dass er diese Kriterien dann benutzte, um kreativ zu entscheiden, wie er sein Leben so organisieren konnte, dass es im Einklang mit seinen Prioritäten stand, Disziplin und die gewünschte Lebensbalance herstellen konnte. Und dass die Lösung durch das synergetische Miteinander mit seiner Frau entstand. Ich gebe seine Geschichte hier so wieder, wie er sie mir erzählt hat. Meine Mutter und ich haben gemeinsam mehrere Schicksalsschläge durchstehen müssen. So hat sich zwischen uns eine wundervolle Beziehung entwickelt, eine ganz besondere Freundschaft. Ich liebe meine Mutter und bin wirklich gern mit ihr zusammen. Allmählich nahmen meine Verpflichtungen gegenüber meiner Firma, der Gemeinde und meiner eigenen Familie mich aber so in Anspruch, dass ich manchmal wochenlang nicht einmal bei ihr anrief, um zu hören, wie es ihr ging. Wenn ich es doch einmal schaffte, bei ihr vorbeizuschauen, musste ich gleich wieder weg, so dass wir kaum miteinander reden konnten. Ich musste zu einem Termin, musste eine Frist einhalten. Mein Kontakt zu dieser wundervollen Frau schlief immer mehr ein. Meine Mutter drängte mich nie, sie öfter zu besuchen, doch ich war mit dieser Situation selbst nicht glücklich. Ich wusste, dass ich mein Leben nicht unter Kontrolle hatte, wenn ich meine Mutter nicht regelmäßig sehen konnte. Daher suchte ich zusammen mit meiner Frau nach einer Lösung. Sie schlug vor, dass ich jede Woche ein paar Stunden fest für meine Mutter einplanen sollte, damit es für unsere Familie und für meine Mutter funktionieren konnte. Da meine Frau jeden Mittwochabend im Chor singt, gehört dieser Abend jetzt meiner Mutter und mir. Meine Mutter weiß nun, dass ich sie zumindest an jedem zweiten Mittwoch besuche und dann Zeit für sie habe, nicht schon nach ein paar Minuten wieder weg muss. Manchmal gehen wir zusammen spazieren, manchmal kocht sie für mich oder wir fahren zum Einkaufen in die Stadt, denn das traut sie sich allein nicht mehr so recht. Egal, was wir machen, wir reden immer miteinander über die Familie, die Geschehnisse in der Welt oder unsere Erinnerungen. Die Abende mit meiner Mutter sind eine friedliche Oase in meinem geschäftigen Leben. Ich habe schon oft zu meiner Frau gesagt, dass sie da eine wundervolle Idee hatte. Diese anrührende kleine Geschichte ist nur ein Beispiel dafür, was sich machen lässt, wenn wir unser Herz und unseren Kopf auf das fokussieren, was wirklich wichtig ist, und es dann mit Integrität tun. Nach dem Tod meines Vaters beschloss ich, meine Beziehung zu meiner Mutter, die etwas ganz Besonderes war, weiter zu pflegen und sogar noch zu intensivieren, da mein Vater ja in ihrem Leben eine große Lücke hinterlassen hatte. Ich nahm mir vor, sie von nun an jeden Tag anzurufen, egal wo ich gerade war. Ich musste damals oft verreisen. Und trotz der Entfernung von ungefähr 80 Kilometern wollte ich sie unbedingt wenigstens alle zwei Wochen besuchen. Sie überlebte meinen Vater um 10 Jahre. Ich bin unendlich dankbar für ihr Leben und für unsere gemeinsame Zeit. Ich habe gelernt, dass wir eine neue, fast mühelose Stufe des Verstehens erreichen können, wenn wir regelmäßig mit einem anderen Menschen kommunizieren. Dabei unterschied der tägliche Anruf sich gar nicht groß von meinen Besuchen. Wir empfanden immer die gleiche Nähe und sprachen offen und authentisch miteinander. Es war wie ein einziges, nie endendes Gespräch, das eben teils am Telefon, teils direkt ablief. Das fand ich erstaunlich, denn ich hatte immer gedacht, der direkte Kontakt von Angesicht zu Angesicht sei durch nichts zu ersetzen. Ich bin allerdings sicher, dass das in anderer Hinsicht doch zutrifft. Da jedes Gespräch die kumulative Wirkung der früheren enthält, gibt es nicht viel Neues zu erzählen. Statt bloßer Erfahrungen kann man daher tiefe Erkenntnisse und Gefühle miteinander teilen und dem anderen Einblick in das eigene Innere gewähren. Wie der Mann, dessen kleine Geschichte ich vorhin erzählt habe, hatte auch ich den unschätzbaren Vorteil, dass meine Frau mich stets unterstützte und immer verständnisvoll war. Sandra ist ein Mensch mit einer Überflussmentalität. Für sie ist das Leben kein begrenzter Kuchen, kein beschränktes Zeitreservoir, sodass mehr Zeit für meine Mutter weniger Zeit für sie selbst bedeutet hätte. Ihr war klar, dass die Zeit mit meiner Mutter unserer eigenen Beziehung sogar noch mehr Tiefe verleihen würde. Nach dem Tod meiner Mutter ließen wir in ihren Grabstein einen Vers aus Shakespeares 29. Sonett meißeln. »For thy sweet love remembered such wealth brings.« Lassen Sie Ihrer Vorstellungskraft beim Zuhören freien Lauf, um die Fülle und die Bedeutung jedes Verses in sich aufzunehmen. Wenn ich, den niemand liebt, Fortuna hasst, beklage dieses miserable Sein, zum Himmel sinnlos schreie, was nicht passt, verfluche meines Schicksals frommen Schein, wünsch der zu sein, der mehr zu hoffen hat an Macht wie der an Glück verrückt, des einen Geist, des anderen Ruhmesblatt, das Höchste will, den Niederstes bedrückt, zerstört mich so die Selbstverachtung fast, dann hemmt ein Blick auf dich des Schicksals Lauf, und wie die Lerche steigt aus dunkler Last mein Herz lobsingend in den Himmel auf. Der Traum von Liebe wird mir so zum Rausch, dass ich mit allen Königen nicht tausch. Vielleicht ist der höchste Weg, unser Leben in Balance zu bringen, die Familie. Dort findet ja auch unsere erste und schwierigste Form des persönlichen Wachstums statt, die den größten Beitrag zur Gesellschaft liefert. Die wichtigste Arbeit, die wir in der Welt erbringen, wird innerhalb der eigenen vier Wände geleistet. Das sagte einmal ein weiser Führer, und ich bin der gleichen Ansicht. David O. McKay lehrte, einen Misserfolg zu Hause kann kein anderer Erfolg aufwiegen. Von der Bedeutung der Familie bin ich so fest überzeugt, dass ich vor einigen Jahren das Buch »The Seven Habits of Highly Effective Families« geschrieben habe. Vater oder Mutter zu sein, ist die wichtigste Führungsverantwortung im Leben. Es bringt uns das höchste Glück und die größte Freude. Zeigt sich in der Elternschaft aber keine wahre Führung, Vision, Disziplin, Leidenschaft und Gewissen, wird sie zu einer großen Quelle von Sorgen und Enttäuschungen. Ich finde es erstaunlich, dass kleine Anpassungen im Leben im Hinblick auf die Vision, Disziplin, Leidenschaft und das Gewissen so enorme Konsequenzen haben können. Meiner Ansicht nach werden wir alle irgendwann verwundert und traurig zugleich über die Erkenntnis sein, dass so kleine Veränderungen so große Ergebnisse hätten hervorbringen können. Der höchste und beste Prüfstein für die Führung von Eltern ist meiner Meinung nach, dass sie ihre Familie mit einem Gefühl der Vision und der Möglichkeit erfüllen. Die Disziplin aufbringen und kein Opfer scheuen, um diese Vision zu verwirklichen, schwierige Zeiten mit einem tiefen Empfinden von Leidenschaft, Antrieb und Engagement durchzustehen und sich dabei stets von ihrem Gewissen leiten zu lassen. Falls es zur Vision der Familie gehört, dass ihre familiäre Kultur von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird, kann unser Leben schon allein dadurch erfüllt und voller Freude sein, selbst wenn wir nichts anderes erreichen. Sollte uns das aber nicht gelingen, werden wir vielleicht feststellen, dass Erfolg bei anderen Dingen kein ausreichender Ausgleich ist. Ich denke oft an die prägnanten Zeilen von John Greenleaf Whittier. Die traurigsten aller traurigen Worte sind: Es hätte sein können. Jemand anders aber hat gesagt, um das zu werden, was wir hätten sein können, ist es nie zu spät.